Einen gesegneten Sonntag, liebe Gemeinde. Es ist Zeit für gute Nachrichten. Lasst uns hören, was unser Herr Jesus für einige wertvolle Menschen getan hat. Das erste Zeugnis kommt von einer Frau aus South Carolina. Sie schreibt: Vor einigen Jahren hat mich mein himmlischer Vater von einer 38-jährigen Zigarettensucht befreit. Als ich davon befreit wurde, wollte ich aber nicht zunehmen. Also dankte ich weiter dem Herrn, dass er mir hilft, nicht zuzunehmen. So würde jede Frau beten. Sie schreibt weiter: Heute wiege ich 7 Kilo weniger als zu der Zeit, in der ich noch rauchte. Wow, Jesus kommt vor dem Fitnessstudio, oder? Doch aufgrund der Jahre und wie viel ich geraucht hatte, 1,5 Packungen pro Tag, war mein Gesundheitszustand meinem Hausarzt zufolge der einer 60-jährigen Raucherin. Er empfahl einen Lungenscan. Mein Mann und ich schauen uns nun schon seit 4 Jahren die Predigten von Joseph Prince an und kennen seine Lehren über das Abendmahl. Wir nehmen das Abendmahl regelmäßig 3 bis 4 Mal pro Woche. Ich ließ eine Computertomographie meiner Lungen machen, auf der zahlreiche Noduli und Fissuren zu sehen waren, sowie Koronararterienverkalkungen und leichte atherosklerotische Verkalkungen. Das ist eine Menge, oder? Das überraschte mich nicht, und ich war dankbar, dass meine Lungen in Anbetracht meines langen Rauchens nicht noch schlechter waren. Während mein Mann und ich weiter das Abendmahl feierten, danken wir Jesus speziell dafür, dass er am Kreuz auch für meine Zigarettensucht gestorben ist und für den Schaden, den ich mir zugefügt hatte. 1 Jahr später ließ ich einen weiteren Lungenscan machen. Das Ergebnis? Meine Lungen wiesen keine bedenklichen Noduli, pulmonale Vergrößerungen, Pleuraergüsse oder Lymphadenopathien auf. Die vorher festgestellten Pleuranoduli waren nicht mehr da. Meine Luft- und Speiseröhren waren frei und das Ergebnis des Lungenkrebs-Screenings war negativ, während die Ergebnisse des vorherigen Jahres als gutartig eingestuft wurden. Das regelmäßige Einnehmen des Abendmahls hat meine Lungen wiederhergestellt, so als wäre ich nie Raucher gewesen. Gelobt sei mein Vater Gott und der Name Jesus. Amen. Gebt ihm alles Lob. Er ist so gut. Das zweite Zeugnis kommt von einem Mann aus Kalifornien. Er schreibt: Ich kam mit 16 zum Glauben und übernahm später eine Leitungsrolle in meiner Gemeinde. Doch dann fiel ich mit meiner Freundin in Sünde und hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich mich von meiner Aufgabe zurückzog. Schließlich verließ ich sogar die Gemeinde und kehrte zu meinem alten Lebensstil zurück, vor dem Gott mich Jahre zuvor gerettet hatte. Allerdings war es nicht mehr so wie früher. Ich fand kein Vergnügen mehr an der Welt. Wir können keine Freude an Sünde haben. Er sagt weiter: Das führte dazu, dass ich Gott sogar während meines Rückfalls suchte. Ich verstand nicht, wie ich mit Gott in Verbindung bleiben konnte, obwohl ich mit Alkoholismus kämpfte. Ich verstand nicht, wie ich weiter mit Jesus so sprechen konnte, als wäre er mir immer noch nah. Bald wurde mein erster Sohn geboren und ich war immer noch nicht in einer Gemeinde verwurzelt. Allmählich kamen auch noch Drogenmissbrauch sowie Angstzustände und Panikattacken hinzu, wie nie zuvor. Als ich jünger war, wurde mir gesagt, dass der Engel des Herrn mich richten und ich nie etwas in der Gemeinde tun würde. Diese Worte blieben an mir haften, während ich mit Panik und Angst kämpfte. Ich war mit meiner Weisheit am Ende. Ich lag auf dem Fußboden im Haus meiner Eltern, als mein Vater mir von einem Pastor erzählte, der sagte, dass das Sprachengebet gegen Angstzustände helfen kann. Ich hatte noch nie etwas dergleichen gehört. Meine Neugier war geweckt. Dann schaltete ich den Fernseher ein und sah eine Predigt von Joseph Prince. Das, was ich hörte, machte mich stutzig und ich schöpfte wieder neue Hoffnung für meine Seele. Ich konnte vom Evangelium der Gnade nicht genug bekommen, also holte ich mir Joseph Prince' Buch »Zur Herrschaft bestimmt«. Dadurch sollte mein Leben für immer verwandelt werden. Bald bekam ich einen neuen Job und Stück für Stück führte der Herr mich aus meiner Depression und meinen Panik- und Angstzuständen. Das geschah nicht von einem Tag auf den anderen, da ich täglich die Wahrheit der Gnade lernen musste. Voll gut, oder? Heute kann ich andere ermutigen, die immer noch mit diesen negativen Emotionen und Gedanken kämpfen. Seit 17 Jahren habe ich keine Drogen mehr angefasst. Mein Leben ist von Frieden und Freude geprägt. Ich habe gelernt, mit all meinen Schwächen und Ängsten zu Gott zu laufen und dass ich alles in seine Hand legen kann, ohne mich verdammt zu fühlen. Was für ein herrliches Evangelium. Jesus hat das vollkommene Werk für mich vollbracht. In ihm bin ich für immer gerecht. Ich möchte mich bei Joseph Prince dafür bedanken, dass er das Evangelium der Gnade predigt, das mich aus den Fängen einer höllischen Realität gezogen hat. Ich bin ewig dankbar. Preist den Namen Jesus. Kommt, lasst uns Jesus preisen, Gemeinde. Und lasst uns Pastor Prince willkommen heißen. Pastor Prince. It was good, Pastor Lien. Das war gut, Pastorin Lien. Sie sieht jedes Mal jünger aus als das Mal davor, wenn sie auf die Bühne kommt, oder? Und hat es euch alle gesegnet, als sie die letzten beiden Sonntage gepredigt hat? Ja, das waren starke Predigten. Wisst ihr, ich bin so stolz auf unser Pastoren- und Leitungsteam. Gott setzt neue Pastoren ein und neue Leiter kommen in die Gemeinde. Leute, die Leiter sind da, um euch zu dienen, okay? Wir Pastoren und Leiter sehen uns selbst nicht als Personen an, die über euch stehen. Vielmehr stehen wir unter euch und wollen euch durch unseren Dienst nach oben heben, hin zum Herrn. Amen. Und ihr müsst verstehen, dass es verschiedene Gaben und Salbungen gibt. Pastor Lawrence hat eine andere Salbung. Wann immer er hier vorne steht, spürt man die sanfte Salbung, die auf ihm liegt. Er und auch jemand wie Joel Osteen können gut weinen. Sie sind sehr weichherzig. Von Lawrence sollte man keine Predigt erwarten wie "Und ich sag euch das Feuer von Gottes Gericht." So eine Predigt kann er nicht. Man sieht die Vielfalt der Gaben in der Gemeinde. Das spiegelt die Vielfalt eurer Gaben und Berufungen wider. Jeder von euch ist mit einer Bestimmung und einer Berufung auf diese Welt gekommen. Das möchte ich betonen. Denn ich möchte nicht, dass ihr eure Bestimmung und Berufung erst spät im Leben findet. Vielleicht zu spät. Ja, Gott kann verlorene Jahre zurückerstatten, aber trotzdem verpasst man dann, was hätte sein können. Es gibt einen Spruch, wer die Erfolgsleiter hinaufsteigt, sollte darauf achten, dass die Leiter am richtigen Gebäude steht. Es bringt ja nichts, auf eine lange, hohe Leiter hinaufzusteigen, nur um ganz oben festzustellen, dass man das falsche Gebäude bestiegen hat und die Jahre verstrichen sind. Du musst deine Berufung kennen, du musst deine Bestimmung kennen. Diese Berufung hast du von Geburt an. Wie der Apostel Paulus sagt, Gott hat mich vom Mutterleib an auserwählt, um seinen Sohn in mir zu offenbaren. Trotzdem machte Paulus zunächst Jagd auf Gläubige. Er meinte, er würde Gott damit einen Dienst erweisen, dass er Christen umbringen und ins Gefängnis werfen ließ, diese Gnadenleute. Er meinte, er würde Gott damit einen Dienst erweisen. Weil diese Leute aus seiner Sicht Gesetzlosigkeit befürworteten. Wir halten das Gesetz und wir müssen diese Leute aufhalten. Ihm war nicht bewusst, dass er damit gegen den Herrn vorging. Als der Herr ihm dann erschien, sagte der Herr, es ist schwer für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Das war eine Anspielung auf die damaligen Stöcke, mit denen man Ochsen in eine bestimmte Richtung trieb. Solch ein Stachelstock war scharf. Neulich sprach ich darüber, wie Shamgar die Feinde mit solch einem simplen Stachelstock besiegte. Was sind Stachelstöcke, die wir heute benutzen können? Ein einfaches Elternwort an ein Kind kann ein Stachelstock sein, der das Kind in die richtige Richtung lenkt. Viele von uns verachten kleine Dinge. Was sind schon bloße Worte? Meine Worte können meine Kinder nicht beeinflussen. Meine Worte bewirken nichts am Arbeitsplatz. Menschen ignorieren meine Worte. Wir müssen aufhören, so zu denken. und stattdessen glauben, dass Gott unsere Worte zu Stachelstöcken macht. Also, als der Apostel Paulus noch Saulus hieß, meinte er, Gott zu dienen. All seine Gaben zeigten sich bereits, nur in der falschen Richtung. Er erhielt seine Bildung von Gamaliel, dem angesehensten Rabbi seiner Zeit. Saulus wollte Gottes Wort kennenlernen. Warum? Weil er ein im Entstehen begriffener Lehrer und Apostel war. Nur stand seine Leiter am falschen Gebäude. Er glaubte nicht, dass Jesus der Messias ist. Da musste Gott ihm einen Schubser geben. Deshalb sagte der Herr ihm, es ist schwer für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Du mühst dich ab, aber stößt dabei auf einen scharfen Widerstand. Du schadest dir nur selbst. Viele Menschen meinen, sie würden der Sache Jesu Schaden zufügen, wenn sie ihn beschimpfen. Dabei schaden sie sich nur selbst. Wenn Jesus einen Aussätzigen berührt, steckt er sich nicht an dem Aussatz an, sondern der Aussätzige steckt sich an der Heilung an. Jesus kann nicht verunreinigt werden. Wer den Namen des Herrn missbraucht, vielleicht ist das in deinem Bekanntenkreis so üblich, der schadet sich nur selbst. Denn Engel halten diesen Namen in Ehren. Sie verehren ihn. Wenn in einem Film zu häufig der Name des Herrn missbraucht wird, gehe ich raus. Das habe ich schon getan. So etwas muss ich mir nicht antun. Und ehrlich, liebe Gemeinde, vielleicht haltet ihr das für Haarspalterei, aber ich glaube, Christen sollten nicht OMG, oh my God, sagen. In der Welt ist das ja üblich, aber warum sollten wir eine weltliche Gepflogenheit annehmen und mit dem Namen Gottes unbedacht um uns werfen? Finden wir doch lieber eine andere Ausdrucksweise. Plötzlich ist es ganz still im Saal geworden. Wie wäre es einfach mit Oh? Okay, was anderes. Oh, mein Joseph. Probiert's mal aus. Ihr könnt mit meinem Namen anstellen, was ihr wollt. Oh, mein Lawrence. Amen. Genau wie sich bei Paulus seine Berufung schon früh zeigte, gibt es heute Menschen, die sich zum Beispiel um die mentale Gesundheit von Kindern kümmern. Sie mögen Kinderpsychologie studiert haben oder Psychiatrie, weil sie dazu berufen sind, sich bei unseren Rockkids zu engagieren. Du findest deine Lebenserfüllung in deiner Berufung, in dem Zweck, zu dem Gott dich auf diese Welt gebracht hat. Und weißt du was? Du wirst dich nicht abmühen müssen. Da Gott dich in diesem Bereich berufen hat, hat er dich auch mit den entsprechenden Gaben und Salbungen ausgestattet. Mit all den Charismata. Hör auf meinen Rat. Es gibt ein Bibelbuch namens Prediger, das mit den Worten beginnt: Die Worte des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Wer ist das? Salomo. Warum ist das Buch in der Bibel? Es kann leicht deprimieren. Wer nicht weiß, wozu das Buch da ist, den kann es deprimieren, gleich mit den einleitenden Versen. Und denk beim Bibelstudium daran, der Schlüssel für ein Bibelbuch, sei es Epheser, sei es 1. Mose, liegt immer an der Tür. Soll heißen, die ersten Verse, das erste Kapitel, gibt zu erkennen, worum es in dem Buch geht. Zum Beispiel 1. Mose. Worum dreht sich das Buch? Am Anfang schuf Gott. Es ist also das Buch der Genesis, der Anfänge. Amen. Genauso bei Prediger, hebräisch Kohelet, was Prediger bedeutet. Es fängt mit dem Ausruf an, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was für ein Auftakt. Im Hebräischen Habel. Habel bedeutet Nichtigkeit, Leere, Sinnlosigkeit. Doch das Buch dient einem bestimmten Zweck. Wenn es je einen Menschen gegeben hat, der alles erreicht hat, dessen Kelch weltlicher Vergnügungen überströmte, dann war das Salomo. Er konnte sich jedes Vergnügen diesseits des Himmels leisten, weil er damals der mächtigste König war. Sein Reich hatte die größten Ausmaße, die Israel je hatte, vom Euphrat in Babylonien bis zum Mittelmeer. Sein Herrschaftsbereich, seine Macht war so riesig Und seine Weisheit wurde so bewundert, dass Menschen von nah und fern zu ihm kamen. In der Bibel steht, dass sogar die Könige aus dem fernen Osten ihn bewunderten. Seine Weisheit überragte die der Könige des Ostens bei weitem. Denk an all die chinesischen Weisen der Antike, Namen, die viele hierzulande immer noch aufsagen können. Wir lesen immer noch einige ihrer Bücher. Wir lernen über sie im Geschichtsunterricht. Aber die Weisheit Salomos überragte sie alle, denn er bat Gott um Weisheit. Stell dir einen Mann vor, der alle Weisheit hat, der alle Sprachen meistert. In Prediger sagt er, ich habe versucht, meine Erfüllung in der Musik zu finden. Doch auch das war Nichtigkeit. Es war leer. Ich habe es versucht. Gott schenkt uns Musik und solche Dinge, damit wir uns an ihnen erfreuen können. Aber nicht, um unsere Erfüllung in ihnen zu finden. Also, es beginnt mit Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Eine weitere Formulierung, die wiederholt in Prediger vorkommt, ist unter der Sonne. Das Bibelbuch, das darauf folgt, ist das Hohelied, wo es um den geht, der über der Sonne steht. Sind unsere Augen auf den gerichtet, der über der Sonne steht, den Sohn Gottes, finden wir Erfüllung. Amen. You'll be fulfilled. Salomo probierte alles aus, wie er in Prediger sagt, wenn er etwas haben wollte, besorgte er es sich. Amen. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen, insgesamt 1000 Frauen. Das heißt, in einem Jahr, du kannst es selbst ausrechnen. Stell dir vor, wie viele Schwiegermütter er hatte. Dieser Teil war nicht die Weisheit Gottes. Es gibt eine göttliche und eine menschliche Weisheit. Salomo war in einer einzigartigen Lage, weil sonst kein Mensch alles tun und lassen kann, was er will. Salomo konnte seine eigenen Gesetze erlassen. Selbst der reichste Mensch heutzutage ist an die Gesetze seines Landes gebunden. Salomo hingegen hatte alles. Er probierte alles. Er versuchte sich im Gartenbau, in der Architektur. Unterm Strich führte alles zur Nichtigkeit, sagte er. Das Buch ist also dazu da, dass wir davon lernen. Denn besonders wir Männer neigen zu der Vorstellung, oh, ich will das und das erreichen, dadurch erlange ich Erfüllung. Wenn ich so und so viel Geld verdiene, dann kann ich zur Ruhe kommen, dann bin ich happy. Jesus erzählte ein Gleichnis von einem solchen Mann. Er baute sich Scheunen, um seinen Reichtum zu lagern. Er plante, ohne Gott zu berücksichtigen. Doch dann sagte Gott zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Überleg mal, Prediger sagt uns im Grunde, was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Amen. Der Prediger richtet sein Augenmerk auf sich selbst und sagt, die ganze Mühe ist sinnlos. Er sucht Erfüllung bei irdischen Vergnügungen. Versteh mich nicht falsch, viele dieser Freuden, Essen und all das, sind von Gott gegeben. Amen. Aber Salomo suchte seine Erfüllung in ihnen und kam zu dem Schluss, es ist alles leer. Aber das nächste Buch ist, wie gesagt, das Hohelied. Warum heißt es das Hohelied? Weil es über allen anderen Liedern steht. All die anderen Lieder, die wir singen, romantische Lieder, erreichen nicht diese Höhe. Dieses Lied steht über allen anderen Liedern. Warum? Weil es ein Lied über den Sohn Gottes ist und über seine Liebe zu uns. Es ist ein romantisches und liebliches Lied. Es fängt mit den Worten an, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Anders gesagt, ich möchte seine Liebe erfahren, seine persönliche Liebe. Dadurch findet man Erfüllung im Leben. Begehe also nicht den gleichen Fehler. Arbeite dich nicht kaputt, damit du mit 60 oder 60 plus sagen kannst, oh, jetzt habe ich finanziell ausgesorgt, jetzt kann ich endlich zur Ruhe kommen. Nur um dann das ganze Geld dafür ausgeben zu müssen, um die Gesundheit wieder zu erlangen, die du verspielt hast. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Amen. Erfreue dich schon jetzt am Herrn. Lerne ihn schon jetzt besser kennen. Er sagt uns, ich bin das Wasser des Lebens. Der Frau am Brunnen sagte er, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Und sie wusste genau, was er damit meinte, denn sie suchte nach Liebe an all den falschen Quellen. Aber hat Gott die Beziehung zwischen Mann und Frau geschaffen? Ja. In der Bibel steht, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und ein Mann seine Eltern verlassen und seiner Frau anhängen soll. Gott hat die Ehe eingerichtet. Sie kommt von Gott. Aber Gott sagt uns, und das ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Ehe, dass wir bei unserem Ehepartner nicht die Erfüllung unserer innersten Wünsche suchen sollen. Ja, es gibt auch andere Wünsche, aber suche beim Herrn das, was nur der Herr geben kann. Mach aus deinem Ehepartner keinen Gott. Mir tun Menschen leid, die den Herrn nicht haben, denn sie suchen bei ihrem Partner, was nur Gott geben kann. Und weil sie das Gewünschte nicht bekommen, werden sie verbal ausfallend. Und dann schießt der andere zurück. Warum können sie einander so stark verletzen? Weil sie sich vom anderen die große Erfüllung erhoffen. Und wenn diese Hoffnung unweigerlich enttäuscht wird, geben sie dem Partner die Schuld. Es ist wegen ihm. Ich brauche einen neuen Partner. Dann angeln sie sich den Nächsten und haben wieder das gleiche Problem, weil sie selbst das Problem sind. Du bist immer noch da. Okay, Pastor, jetzt fang mal mit der eigentlichen Predigt an. Einen Moment noch, liebe Gemeinde. Darum geht es bei unserer Beschäftigung mit Gottes Wort. Jage nicht Dingen nach, nur um Geld zu machen, nur um eine weitere Million zu verdienen oder noch mehr. Oh, ich will eine Milliarde. Bist du dir sicher, dass dich das glücklich machen würde? Salomo hatte viel mehr als eine Milliarde, wenn man den damaligen Reichtum im Verhältnis auf heute überträgt. Heute wäre er wahrscheinlich ein Billionär. Er war der reichste Mann in der Geschichte. Auf heute übertragen wäre er reicher als Elon Musk. Außerdem hatte er keine Beschränkungen. Er war der König auf dem Thron. Er musste bloß ein Wort sprechen und jemand starb. Ein anderes Wort und jemandes Leben wurde verschont. Er war ein König wie Nebukadnezar, ein Alleinherrscher. Beherzige seine Lektion. Deine Bestimmung, deine Berufung, die Gott für dich hat, ist genau das Richtige für dich. Fließe in ihr. Amen. Preis dem Herrn. Jetzt kommen wir zu Matthäus 11. Jesus sagte, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Hier geht es nicht um einen Tag der Ruhe, sondern um eine Person der Ruhe. Kommt her zu mir. Zu wem? Zu ihm. Er sagte nicht, kommt zur Religion. Einige Menschen machen aus dem christlichen Glauben eine Religion. Jesus sagt, kommt zu mir. Ist dir bewusst, dass der Herr jetzt hier ist? Ich sage dir, der Herr ist jetzt gerade hier. Deswegen geschehen Dinge, während sein Wort verkündet wird. Davon berichten viele der Zeugnisse, die wir hier weitergeben. Noch mehr Zeugnisse haben wir auf unserer Website. Einen Link dazu findest du auf josephprinz.de. Menschen bezeugen ständig, was sie durch unseren Dienst erleben. Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Falls du je etwas Negatives über deinen Pastor hörst, hier passiert das natürlich nie, in dieser Social-Media-Welt. Aber falls du mal etwas dergleichen hörst, dann frage dich, wer ist derjenige, von dem das stammt? Kenne ich die Person überhaupt? Hat diese Person mein Leben positiv verändert? Jesus hat nicht gesagt, an ihren Social Media werdet ihr sie erkennen, auch nicht an ihren guten Beziehungen oder an ihrem Image, sondern an ihren Früchten. An der Frucht ihres Dienstes werdet ihr sie erkennen. Woher weiß ich, ob eine bestimmte Bibelauslegung stimmt? In der Welt wimmelt es vor Auslegungen. Ja, jeder hat das Recht, Gottes Wort auszulegen, aber die Frage ist, worauf liegt bei der Auslegung das Augenmerk? Liegt es auf der Person Jesu? Manchmal hört man, deine Kirche ist eine Sekte. Hast du so etwas schon mal gehört? Nein, in der heutigen Welt hast du so etwas bestimmt noch nie gehört. Aber nur für den Fall, dass es dir doch schon mal zu Ohren gekommen ist. Zunächst einmal, eine Sekte oder ein Kult ist eine Gruppe Abweichler. Eine Gruppe, die von der etablierten Lehre abweicht. Aber das Hauptmerkmal ist, dass der Leiter der Gruppe immer auf sich selbst zeigt. Er gibt sich als eine Art Messias aus, als der große Leiter, als derjenige, der allein die Gaben hat, denen sich alle ergeben müssen. Er lechzt nach Anbetung. Das ist bei jedem Kultführer so. Ein Kultführer wird niemals auf Jesus hinweisen. Amen. Und ganz sicher verzichtet er nicht auf ein Gehalt. Also, falls dir so etwas zu Ohren kommt, frage dich, wo kommt das her? Hat diese Person mein Leben positiv verändert? Wenn diese Person ein christliches Werk leitet, untersuche die Frucht. Wenn Gott durch denjenigen wirkt, dann gibt es auch eine entsprechende Erfolgsbilanz, was Gottes Wunder und Werke betrifft. Besonders durch veränderte Menschenleben. Hast du dich mehr in Jesus verliebt? Oder in Pastor Lawrence? Und falls du dich in Pastorin Leanne verliebst, schreibe bitte unserem Büro. Wir feiern dich. Okay, also frag dich, was stellt der Prediger, der Leiter, in den Mittelpunkt? Worauf zeigt er? Ich halte mich selbst zwar nicht für einen sonderlich guten Zeiger, aber durch Gottes Gnade habe ich versucht, auf Jesus Christus zu zeigen und zu vermitteln, schau nicht auf mich, sondern auf ihn. Schau nicht auf die Leiter hier, sondern auf ihn. Jesus steht im Mittelpunkt. Meine Predigten drehen sich alle um Jesus. Das ist zumindest mein Ziel. Einige der Anschuldigungen kommen auch von Menschen, die Korrektur nötig hatten und daraufhin die Gemeinde verlassen haben. Da muss man aufpassen. Wer eine Korrektur erhält, sollte bleiben. Denn Korrektur gehört zur Liebe. Stell dir vor, dein Kind sagt, du hast mich korrigiert, jetzt verlasse ich die Familie. Nein, mit zunehmendem Alter sollte das Kind sogar dankbar dafür sein, dass es korrigiert worden ist. Danke, dass du mich genug liebst, um mich korrigiert zu haben. Einige meiner Freunde haben Eltern, die sich gar nicht um sie scheren. Aber du, Mama, Papa, hast mich korrigiert. Deshalb bin ich heute auf der rechten Bahn. Deshalb gelingt mein Leben. Deshalb bin ich in der Gemeinde und diene dem Herrn. Deshalb ist mein Leben von Frieden geprägt. Einige meiner Freunde von früher sind heute im Gefängnis. Sie sind auf alle möglichen Abwege geraten. Andere sind fast jedes Wochenende stockbetrunken und haben keine dauerhaften Beziehungen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also frag dich, wenn Leute korrigiert werden, hör zu. Du magst den Eindruck haben, dass da draußen Menschen sind, gegen die wir etwas haben. Nein. Wenn man Dinge liest, warum diese Menschen die Gemeinde verlassen und all das, oder sie es auf Social Media stellen, dahinter steht eine echte Geschichte. Ich selbst könnte auch auf Social Media stellen, warum sie wirklich gegangen sind. Aber das will ich nicht. Warum nicht? Weil es nicht nett gegenüber der Person ist. Nicht richtig. Nicht christliche Liebe. Also, warum auf jemanden hören, der Verbitterung im Herzen hat? Frag dich selbst. Du bist kein Müllauto, in das Leute ihren Giftmüll laden können. Es gibt Menschen, die sprühen mit ihren Worten Gift. Wenn man Zeit mit ihnen verbringt, bekommt man das Gift zu spüren. Sie reden verächtlich über Leiter. Warum? Weil sie die Leiter in Verruf bringen wollen, die Einfluss auf dich haben. Geh damit besonnen um. Frag dich, erwächst das aus Verbitterung? Konstruktive Kritik ist etwas anderes. Die heißen wir willkommen. Unsere Gemeinde ist nicht vollkommen. Sobald du in sie eingetreten bist, ist sie unvollkommen geworden. Und wenn du in eine andere Gemeinde gehst, ich suche nach einer besseren Gemeinde. Sobald du in sie eintrittst, ist auch sie unvollkommen geworden. Die Gemeinde ist ein Ort unvollkommener Menschen, aber eines vollkommenen Retters, der uns liebt. Er liebt uns vollkommen. Und seine vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Amen. Amen. Ab und zu mal etwas gemeindliche Haushaltung ist gut. Ist das gut, Matthew? Ist das gut, Gideon? Ich frage mein Leitungsteam. Amen. Also öffne der Verbitterung nicht Tor und Tür. Ist diese Tür einmal auf, kommt Schlechtes herein. Die Bibel warnt, wo Neid und Streit ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Öffnet man in einem Unternehmen diese Tür, kommt bald Unordnung und jede böse Tat. In der Familie, es kommt Unordnung und jede böse Tat. Lass den Streit nicht rein. Und du bist keine Müllabfuhr. Lass Leute ihren Müll nicht bei dir abladen. Hey, hast du von diesem Kollegen gehört? Hast du gehört? Erwidere darauf nicht, oh, erzähl mir mehr. Trage nicht dazu bei, dass sich Tratsch verbreitet. Ah, hast du von diesem Pastor gehört? Dann erwidere darauf lieber, nein, und das möchte ich auch gar nicht hören. Wird es mir geistlich schaden, weil ich es nicht hören will? Einige Dinge sind da draußen in der Öffentlichkeit, in den Medien. Wir wissen davon. Ich habe es grob gelesen, weil ich darüber informiert sein muss, wenn Leute mich fragen. Aber mehr nicht. Ich will die Details nicht lesen. Die Details sind so gut oder schlecht wie der Journalist, der sie schreibt. Es gibt viele Dinge, bei denen man den Geist erkennen muss, der dahinter steckt. Einige Dinge haben einen wahren Kern, sind aber übertrieben. In einer Welt, in der man oft nicht weiß, was wahr ist, ist und bleibt Gottes Wort die Wahrheit. In der Bibel finden wir die Wahrheit. Also Jesus sagt, kommt her zu mir. Niemand ist lieblicher als Jesus. Ich sehe die Schönheit von Jesus, auch eine moralische Schönheit. Zum Beispiel, als er 12 Jahre alt war. Kennst du die Geschichte, wie er im Tempel war? In der Bibel steht, dass seine Familie ihn suchte. Nach 3 Tagen fand sie ihn schließlich. Er war mit seiner Familie nach Jerusalem gereist, um dort ein großes Fest zu feiern. Und auf dem Heimweg gingen seine Eltern davon aus, dass er bei der Verwandtschaft mitreiste, bis sie merkten, dass er nicht da war. Also kehrten sie nach Jerusalem zurück. Und am 3. Tag fanden sie ihn wo? Im Tempel. Da fragte er sie, warum habt ihr mich gesucht? Und das Wort für suchen ist ein kontinuierliches Suchen. Damit meinte er, warum habt ihr mich an all den falschen Orten gesucht? Ich bin doch immer im Tempel. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Wusstet ihr nicht, wo ihr nach mir suchen musstet? Im Alter von 12. Und was tat er dort im Tempel? Er saß dort unter den obersten Rabbis und Bibellehrern. Und nun kommt die moralische Schönheit. Mit 12 Jahren hielt er ihnen nicht die Bergpredigt. Glückselig sind die geistlich Armen. Nein, er hielt ihnen keine Predigt. Dafür sollte es in späteren Jahren noch Zeit geben. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Weißt du, was er im Tempel tat? Er saß inmitten der Lehrer, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Und in der Bibel steht, alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis. Er stellte ihnen Fragen und hörte ihnen zu. Und im nächsten Vers steht, dass die Rabbis über sein Verständnis und seine Antworten staunten. Er stellte ihnen also Fragen, obwohl er mehr wusste als sie. Er ist ja der Autor der Bibel. War es als 12-Jähriger nicht seine Rolle, den Rabbis eine Predigt über Gottes Wort zu halten? Diese Zurückhaltung ist moralische Schönheit. Als 12-Jähriger stellte er Fragen. Und wenn sie die Fragen nicht beantworten konnten, fragten sie ihn, was meinst denn du? Sie staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Dann kamen seine Eltern und im nächsten Vers sagt er ihnen, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Trotzdem ging er daraufhin mit seinen Eltern mit und, so lesen wir, ordnete sich ihnen unter. Er war klüger als seine Eltern. Er wusste mehr als sie. Trotzdem ordnete er sich ihnen unter. Und folgendes war die Frucht dieser Unterordnung. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist ein gutes Gebet, das man als Eltern für seine Kinder beten kann. Betet das. Aber Herr, Martha, okay? Hier in Singapur will man seine Tochter lieber nicht Martha nennen. Noch ein Ratschlag. Wenn dein Name T ist, dann gib deinem Sohn nicht den biblischen Namen Habakkuk, okay? Nur ein Ratschlag. Für diejenigen, die es nicht wissen, Habakkuk T klingt wie Bakkut T, was ein leckeres Gericht ist. Eine Brühe mit Schweinefleisch. Wenn der Nachname T ist, das Gericht heißt Bakkut T und H ist der bestimmte Artikel. Also ist es die Bakkut T-Familie. Bakkut T-Family. Jedenfalls ist es ein gutes Gebet, das ein Kind an Weisheit und Gunst bei Gott und Menschen zunehmen möge. Und an Alter. Wenn es ums Alter geht, zögere ich etwas, das für meinen Sohn Justin zu beten. Ich möchte am liebsten, dass er jung bleibt. In der Bibel steht, dass Jesus an Alter zunahm, also sollte ich das auch beten. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass Justin zu schnell in die Pubertät kommt, besonders nicht in Anbetracht der vielen süßen, hübschen Mädels in unserer Gemeinde, bei den Rock Kids. Wir möchten nicht, dass unsere Kinder zu schnell groß werden, oder? Aber wiederum, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Sagt mal, zu seiner Zeit. Und wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird, steht in der Bibel. In diesem Sinne nun das Wort Gottes für heute. Aber bevor ich zum Hauptpunkt komme, möchte ich dir zeigen, wie Jesus vor all den Menschen stand. Das ist so schön. Wiederum die moralische Schönheit des Herrn. Der Herr ist so schön. Als er sagte, kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, da sprach er zu einem Publikum, das die schwere Last trug, Gott gefallen zu wollen. Niemand konnte das Gesetz halten, niemand. Selbst diejenigen, die für das Gesetz kämpfen, können es nicht halten. In der Bibel steht, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Man kann nicht sagen, ich versuche ja, das Gesetz zu halten, aber wenn ich es nicht ganz schaffe, drückt Gott schon ein Auge zu. Nein, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote befolgt. Komm lieber nicht unter das Gesetz. Danke Gott, dass du unter der Gnade bist. Bedeutet das, dass wir keine Moral mehr haben? Nein, natürlich haben wir Moral, und zwar die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut und auch Selbstbeherrschung. Also Jesus setzte sich für die Menschen ein, die unter dieser Last litten, Gott gefallen zu wollen. Und die mit all diesen Geboten beladen waren, auch mit menschengemachten Geboten. Sie waren davon schwer belastet. Und Jesus lud sie ein, kommt her zu mir, ich will euch Ruhe schenken. Es ist eine Ruhe, die er uns schenkt, richtig? Die erste Ruhe stellt sich ein, wenn wir zum Glauben kommen. Wenn wir zum Herrn kommen, empfangen wir Ruhe. Gewissensruhe. Liebe Leute, ihr seid nicht bloß Körper, die umherspazieren. Euer Körper ist vielmehr ein Haus, in dem ihr lebt. Schaut euch um. In diesem Saal gibt's alle möglichen Häuser. Einige haben ihre Fensterrahmen, ihre Augen bemalt, andere nicht. Andere behängen ihre Seitenfenster, die Ohren. Hier vorne ist die Tür, die bei mir gerade auf ist. Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, schreibt der Psalmist. Bewahre die Tür meiner Lippen. Die Tür einiger Häuser ist immer zu offen, ohne Wache. Kümmere dich um dein Haus. Halte es instand. Wenn du es nicht instand hältst, kannst du nicht einfach sagen, ich kaufe mir ein neues Haus. Nein, dies ist der einzige Körper, den du hast. Wenn du diesen Körper nicht instand hältst, hast du keinen Körper mehr. Bis du bei der Wiederkunft von Jesus einen neuen bekommst. Also kümmere dich um deinen Körper. Klar, man muss es auch nicht übertreiben. Man muss nicht unbedingt solche Muskeln haben, die man beim Predigen jedes Mal spielen lässt. Man kann auch sagen, Leute, man muss nicht posieren, indem man unauffällig seinen Bizeps anspannt. Du willst doch nur deine Muskeln zeigen. Pastor, saure Trauben! Ich bekenne mich schuldig. Also, als Jesus am Kreuz starb, da starb er für all unsere Sünden, auch die zukünftigen, weil Gott zeitlos ist. Er steht außerhalb der Zeit. Folglich ist auch das, was er am Kreuz erreicht hat, zeitlos, denn er hat die Zeit geschaffen. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Deshalb sagt er, ich bin der Erste und der Letzte. Das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, befindet sich außerhalb der Zeit. Er ist für uns gestorben, als wäre er eben gerade erst gestorben. Ich ermuntere Menschen immer, wenn du das Abendmahl nimmst, mach dir die Frische seines Todes bewusst. Angenommen, du wurdest 1973 geboren, dann magst du die Vorstellung haben, von 1973 bis heute hat er all meine Sünden vergeben. Nein, lieber Zuschauer, Gott hat auch schon deine ganze Zukunft gesehen. Als Jesus am Kreuz starb, nahm Gott deine gesamten Sünden und legte sie auf Jesus Christus. All deine Sünden sind vergeben. Einige wollen das nicht predigen, weil sie befürchten, dass die Leute sagen, ah, jetzt kann ich ja munter drauf lossündigen. Das ist nicht meine Erfahrung. Vielmehr wächst dadurch die Liebe zu Jesus. Jesus selbst hat gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und wer ihn viel liebt, der möchte nicht sündigen. Und überhaupt, seit wann können wir aus eigener Kraft mit dem Sündigen aufhören? Dann bräuchten wir ja keinen Retter. Liebe ist das höchste Gebot von allen. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist eine Erwiderung auf ihn. Amen. Möchtest du ein sinnvolles Leben führen? Möchtest du deine Berufung erfüllen? Oder willst du bloß Geld machen? Ich will Geld machen, egal wie. Egal, ob meine Gesundheit dabei drauf geht. Ich will unbedingt Geld verdienen. Egal, ob es mir den Schlaf raubt. Geld, Geld, Geld. Money. Geld. Money. Geld. Oder ich will bloß fürs Vergnügen leben. Vergnügen, Vergnügen, Vergnügen. So sehr, dass es zu einer Krankheit wird. Es gibt eine psychische Störung. Keine körperliche Krankheit, sondern eine psychische Störung, die nennt sich Anhedonie. Die Vorsilbe A bedeutet die Negation dessen, was danach steht. Hedone bedeutet Freude oder Lust. Anhedonie ist also die Unfähigkeit, noch Freude oder Lust zu empfinden. Man kann sich so mit Vergnügen überladen, dass sie schließlich keine Freude mehr bringt. Gute Predigt, Pastor Prince! Halleluja! Warum? Amen. Kommt, Gemeinde. Also, als erstes kommt unser Gewissen zur Ruhe, denn das Gewissen ist eine Funktion des menschlichen Geistes. Es ist eine Ruhe im Geist. Zweitens sagt Jesus, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Das erste ist ein Geschenk der Ruhe. Wo? Im Gewissen. Ist man sich einmal bewusst, dass alle Sünden vergeben sind, trägt das Gewissen nicht mehr die Schuldenlast. Die meisten Menschen verspüren noch eine Schuldenlast, wenn sie sich an Gott wenden. Deshalb wollen sie keine Zeit mit Gott verbringen. Es macht keinen Spaß, mit Gott zusammen zu sein, weil sie meinen, Gottes Augenmerk liege auf ihren Sünden. Klar, wer ohne Christus ist, bei dem herrscht die Sünde vor. Aber das ändert sich, sobald man zum Glauben kommt. Gott sagt nicht nur, dass er vergibt, sondern an ihre Sünden werde ich nicht mehr denken. Das hat Christus am Kreuz erreicht. Es ist unangebracht, dass wir immer noch unsere Sünden vor Augen haben, wo er doch gesagt hat, dass er sie vergeben und vergessen hat. Es ist falsch, sie als Blockade zwischen uns und Gott zu sehen. Wenn ich deine Schuld getilgt habe, aber du dich mir gegenüber immer noch so benimmst, als schuldetest du mir etwas, dann gefällt mir das nicht. Damit schätzt du nicht wert, was ich aus Liebe zu dir getan habe. Also, die Sündenschuld ist das, was Menschen dazu bringt, Gott zu meiden. Doch die gute Nachricht für uns alle ist, dass unsere Sünden vergeben sind. Wir haben Zugang zu unserem Vater im Himmel. Unser Leben ist keine Nichtigkeit der Nichtigkeiten, sondern die Freude aller Freuden, der Frieden allen Friedens, Heiligkeit aller Heiligkeiten. Holy of Holies, Halleluja. Danke, Herr Jesus. Amen. Die zweite Ruhe, nach der Ruhe für das Gewissen und den Geist, ist die Ruhe für die Seele. Die Seele ist der Bereich der Emotionen und Gedanken. Nachdem wir im Geist wiedergeboren werden, sind wir zwar errettet, aber in unserer Seele gibt es noch einen Kampf. Pastor Lawrence hat darüber gesprochen. Ich weiß nicht, warum er so häufig das Beispiel des Straßenverkehrs anspricht. Vielleicht wegen seines Pastorenkollegen, mit dem er Zeit verbringt. Jedenfalls ist der Straßenverkehr ein Bereich, wo man sehen kann, ob man Seelenruhe hat oder nicht. Woran liegt die Gewalt im Straßenverkehr? Am Stolz. Menschen haben ein Anspruchsdenken. Dadurch entsteht die aggressive Fahrweise. Auto gegen Auto, manchmal auch Auto gegen Radfahrer. Einige Radfahrer haben ebenfalls ein Anspruchsdenken. Wenn ich fahre, müssen andere eben warten. Und einige Autofahrer reagieren darauf mit ihrem eigenen Anspruchsdenken. Du bist bloß ein Radfahrer, schau, wie groß mein Auto ist. Das alles basiert auf Stolz. Und warum muss man ein Wettrennen veranstalten, nur um als Erster vor der nächsten roten Ampel zu stehen? Durch solche kleinen Kämpfe wollen wir unsere tiefe innere Unsicherheit überspielen. Jesus hatte solche Spielchen nicht nötig. Er wusste, dass ihm alles vom Vater gegeben war. Er kannte seine Bestimmung im Leben, dass er vom Vater kam und wieder zu ihm zurückkehren würde. Er war sogar bereit, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Wer innerlich gefestigt ist, wer seine Identität in Christus hat, wer sich vom Vater beschenkt weiß, der kann es sich leisten, anderen Menschen zu dienen und sie zu beschenken. Stolzes Getue zeugt von einer inneren Unsicherheit. Amen. Manchmal lässt ein anderer Autofahrer ohne Grund in unserer Nähe den Motor aufheulen. Dann sagt meine Frau Wendy, ich glaube, er kompensiert etwas. Das sagt Wendy oft, ich glaube, er kompensiert. Das ist wahr, es zeigt eine innere Unsicherheit. Oh, einige von euch hören das gar nicht gerne. Ich habe gerade letzte Woche meinen Porsche gekauft, Pastor. Wenn du Freude an deinem Porsche hast, nur zu. Aber wenn du meinst, oh, dadurch finde ich Erfüllung, ich kann andere Menschen mit meinem tollen Wagen beeindrucken, das bringt keine Erfüllung. Wenn das dein Ziel ist, dann spar dir den Porsche lieber. Gerne darfst du den Porsche auch mir schenken. Ich nehme ihn gerne an. Auch wenn ich ihn verkaufen muss. Ich kann ihn nicht fahren. Es gibt kein gutes Bild ab, wenn ein Pastor einen Porsche fährt. Also verkaufe ich ihn lieber und stecke das Geld in die Sache Gottes. Amen. Okay. So. Nach der Ruhe für das Gewissen können wir auch Seelenruhe erlangen, wenn wir Folgendes tun. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Was ist das, diese Seelenruhe? Es bedeutet, emotional und gedanklich zur Ruhe zu kommen. Aber man beachte, was Jesus hier sagt. Lernt von mir, denn ich bin demütig und freundlich. Einige halten Demut für eine Schwäche. Wenn ich demütig bin, benutzen andere mich als Fußabtreter. In älteren Bibelübersetzungen sagt Jesus, ich bin sanftmütig. Hier ist eine Definition davon. Sanftmut ist kontrollierte Kraft. Wer Obszönitäten und Gemeinheiten vom Stapel lässt, wer seiner Wut freien Lauf lässt, der zeigt keine kontrollierte Kraft. Und tief im Innern respektieren Leute so etwas nicht. Sicher, einige Leute lassen sich davon einschüchtern, aber dadurch gewinnt man keine Liebe oder Respekt. Sanftmut hingegen ist kontrollierte Kraft. Es erfordert innere Stärke, sanft zu sein. Es erfordert einen starken Mann, über die sanfte Barmherzigkeit zu predigen. Ich meine damit nicht die Muskeln. Ich beneide ihn um seine Muskeln. Ich habe in Betracht gezogen, mir künstliche Muskeln anzuschaffen. Die gibt es. Made in China. Ja, es gibt Schultermuskeln und dergleichen, die man sich anlegen kann. Aber das hier ist pure Natur, Leute. Genau wie bei Pastor Lawrence. Jesus sagt also, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernt von mir. Ich bin demütig und freundlich. Und was geschieht dann? Eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Also habt kein Anspruchsdenken. In der Welt herrscht der Stolz. Aber du sei sanftmütig und demütig. Schau auf Jesus und werde ihm ähnlich. Wohlgemerkt, Jesus ließ sich nicht einfach als Fußabtreter benutzen. Als die Geldwechsler die Tempelbesucher ausnutzten, was tat er da? Er vertrieb sie mit einer Peitsche. Aber auch das war kontrollierte Kraft. Kannst du dir vorstellen, eine Peitsche zu machen? Das erfordert Zeit. Jesus schaute den Geldwechslern zu und machte sich in Ruhe eine Peitsche. Er schaute zu. Er nahm sich Zeit. Er gab ihnen Zeit, ihr Fehlverhalten selbst zu korrigieren. Das taten sie aber nicht, also trieb er sie eigenhändig hinaus. Petrus, Jakobus, Johannes waren nicht dabei. Ich sag dir, es erfordert einen richtigen Mann, um diese Leute von ihrem Geld zu trennen. Ein Bild von einem Mann. Als die Soldaten ihn dann später im Garten verhaften wollten, trat Jesus auch ganz und gar nicht so auf, wie er in vielen Gemälden dargestellt wird. Ganz verweichlicht. Nein, so sah er nicht aus. Er war ein Mann, der anderen starken Männern, abgehärteten Fischern, bloß sagen musste, folgt mir. Und sie ließen sofort alles stehen und liegen, um ihm nachzufolgen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, wirst du ihm ähnlich. Das heißt, auch du musst dich nicht als Fußabtreter benutzen lassen und immer klein beigeben. Schon gut, aber Pastor, Jesus hat doch gesagt, dass wir auch die andere Wange hinhalten sollen. Lies die Bibelstelle genau. Jesus sagt, wenn euch jemand auf die rechte Wange schlägt, die meisten Menschen sind Rechtshänder. Dies hier ist meine rechte Wange. Stell dir vor, du ohrfeigst mich. Okay, this is my right cheek. Right? When you slap me, als Rechtshänder würdest du mir auf die linke Wange schlagen. But the left is like this. Auf die rechte Wange hingegen kann man nur so schlagen. Ein solcher Schlag war damals eine Herausforderung zu einem Zweikampf. Aber da man weiß, dass man den anderen umbringen könnte, was man nicht will, hält man ihm auch die andere Wange hin. Das zeigt kontrollierte Stärke. Der andere wollte, dass man emotional auf ihn reagierte. Indem man die andere Wange hinhält, reagiert man ganz beherrscht. Damit will Jesus sagen, lasst euch nicht provozieren. Sei es zu einem buchstäblichen Kampf oder rein verbal oder durch irgendeine andere Provokation. Lasst euch vom Gift der Verbitterung anderer nicht beherrschen. Lasst euch von ihrem Neid nicht anstacheln. Behaltet die Kontrolle über euch. Gute Predigt, Pastor Prince. Folgt ihr mir soweit? Also, glaubt's oder nicht, ich mache jetzt Schluss. Dabei habe ich gerade erst angefangen. Das Auffrischen der Hausregeln hat etwas Zeit gebraucht. Wollt ihr trotzdem noch etwas mehr? Dann bleibt noch. Es ist schon erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht, wenn ich am Predigen bin. Dann muss ich euch gehen lassen, damit ihr mich als Mose seht, euren Leiter. Lass mein Volk ziehen. Die Stunde ist gekommen. Manchmal brauchen wir einen Mose in der Gemeinde, der dafür sorgt, dass das Volk ziehen darf. Also, Jesus sagt, eure Seele wird zur Ruhe kommen. Das heißt, nur weil ein Christ ein ruhiges Gewissen erlangt hat, nur weil er weiß, dass seine Sünden vergeben sind und er Frieden mit Gott hat, erlangt er dadurch nicht automatisch auch Seelenruhe. Die hängt davon ab, ob er sein Augenmerk auf Jesus richtet und seine Sanft und Demut sieht. Wer sanftmütig ist, muss sich nicht auf den ersten Platz drängen. Er bewahrt die Ruhe. Er kann andere ruhig gewinnen lassen. Vielleicht hat ein anderer Autofahrer ja tatsächlich einen guten Grund für seine Eile. Also kann man ihm doch ruhig den Vorrang geben. Und warum muss man unbedingt so nah wie möglich an einem Restaurant parken? Es ist doch gesünder, weit weg zu parken und zu Fuß zu gehen. Menschen sitzen zu viel. Unsere Lebensweise ist zu sitzend. Los, steht alle auf. Nein. Wir sitzen zu viel. Aber ein kleiner Spaziergang tut gut, besonders nach einem Restaurantbesuch. Das fördert die Verdauung. Dein Darm wird es dir danken. Dankeschön. Das Schweinefleisch ist eine ganz schöne Zumutung für unsere Verdauung. Amen. Hab kein Anspruchsdenken. Lass dich nicht von Stolz beherrschen. Beherrsch dich lieber. Ich weiß, das ist schwer. Das Fleisch will zurückschlagen oder sich vordrängeln. Es will Widerworte geben. Doch das ist keine kontrollierte Kraft. Wie erlangt man sie? Indem man die Augen auf Jesus richtet. Und Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wann immer eine bestimmte Bibelauslegung oder angebliche Berufung dir eine schwere Last auflegt, kommt sie nicht von Jesus. Wenn du sagst, ich möchte im Gottesdienst nicht als Ordner dienen, ich bin nicht so kontaktfreudig, dann ist das auch nicht deine Berufung. Für andere Menschen ist das keine Last. Einige sind so veranlagt, dass sie von sich aus sagen, willkommen in der Gemeinde, freut mich, euch alle zu sehen. So, jemand ist zum Ordner berufen. Man muss ihn nur ein bisschen zügeln. Folgt ihr mir soweit? Wer keine Freude an etwas hat, was immer die Berufung ist, sie bringt Freude, man ist im Fluss. Allerdings kann es auch vorkommen, dass eine Berufung gerade da ansetzt, wo man menschlich gesehen schwach ist. Beispielsweise litt ich als Schüler lange Zeit an einem Stottern. Von der Grundschule bis zur Oberstufe. Kannst du dir vorstellen, wie peinlich es als Teenager ist, als Stotterer ein Referat halten zu müssen? Besonders als Junge vor den Mädchen. Aber als Gott mich berief und ich ihm meine Zunge gab, als ich ihm sagte, dass er meine Stimme gebrauchen könne, da war ich schockiert, dass ich mich vor Menschen stellen konnte, ohne ins Stottern zu geraten. So etwas kann ein Hinweis sein, dass man in dem Bereich eine Berufung hat. Meide also nicht von vornherein alles, wo du noch schwach bist. Andererseits, wenn du sagst, ich bin zum Singen berufen, viele Menschen meinen, sie seien zum Singen berufen, sie bestehen darauf, vor anderen zu singen, zum Beispiel auf der Bühne. Sie haben den Dienst, die Kirche zu lehren. Und sie glauben, die Gottesdienstbesucher ziehen sich nur zum Beten zurück. Nein, sie sind nach Hause gegangen. Also, wenn Gott dich wirklich zum Singen beruft, dann gibt er dir auch eine entsprechende Stimme. Genauso, bevor man jemandem sagt, Gott hat mich dazu berufen, dich zu heiraten, sollte man erst schauen, ob es da Resonanz gibt. Verehrte Damen, falls ein Mann euch seine Berufung in dieser Hinsicht nahebringt, dürft ihr gerne antworten, also ich habe vom Herrn da keine Info bekommen. Such dir jemand anderen. Ihr seid nicht verpflichtet, euch darauf einzulassen. Lasst euch nicht davon einschüchtern, dass jemand behauptet, Gott hat mir gesagt. Mir sagt Gott zwar häufig Dinge, aber ich bin sehr vorsichtig mit der Behauptung, Gott hat mir gesagt. Jetzt sagt Gott aber wirklich, dass es Zeit ist, euch ein Prinzip der Bibelauslegung zu erklären. Doch vorher möchte ich dieses schöne Sprachbild noch erklären. Mein Joch ist sanft. Sagt sanft. Sagt leicht. Leicht wird jetzt leider auch für Bier und dergleichen benutzt. Aber es stammt von Jesus. Ein Joch wurde damals dafür verwendet, um einen reifen Ochsen mit einem jüngeren Ochsen zusammen zu jochen. Sozusagen mit einem Azubi-Ochsen. Der junge Azubi will seinen eigenen Weg gehen und muss lernen, dem älteren Ochsen zu folgen. Wenn der reifere Ochse sich in Bewegung setzt und der jüngere nicht mitzieht, bekommt dieser Nackenschmerzen. Wenn der reifere etwas trinken will, weil er weiß, dass es die richtige Zeit zum Trinken ist, der Jüngere aber erst später trinken will, dann sollte er besser lernen, sich zusammen mit dem Reiferen zu bücken. Sonst wird das Joch schwer. Also das Joch ist dann leicht, wenn wir uns an Jesus orientieren, in dem Wissen, dass er es am besten weiß. Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Was bedeutet das? Mit Jesus zusammengejocht zu sein. Er kennt den Weg. All das, was momentan in der Welt passiert, in Taiwan, China, der Ukraine und so weiter, überrascht ihn nicht. Auch nicht die Frage, wie wir in einer Zeit extremer Inflation leben sollen. Was immer die Herausforderung ist, wir fließen mit Jesus. Mach dir keine Sorgen um die Zukunft. Nicht mal Sorgen um den morgigen Tag. Du kannst zwar planen, aber Pläne können auch Sorgen erzeugen. Geh einfach den nächsten Schritt, den er dir zeigt. Fließe mit ihm. In diesem Zusammenhang auch ein Tipp für Pastoren und Leiter. Manchmal springt uns beim Bibellesen ein Vers förmlich ins Gesicht. Kennt ihr das? Wenn das geschieht, dann habt ihr damit eure nächste Predigt oder Andacht gefunden. Haltet inne und verweilt bei der Bibelstelle. Lasst eure Augen auf ihr ruhen und lasst sie zu euch sprechen. Schreibt sie euch auf. Schaut sie euch nochmal an. Lasst sie zu euch sprechen. Stellt Fragen. Der Heilige Geist zeigt euch in dem Moment etwas. Verschiebt es nicht auf später. Ach, beim nächsten Mal komme ich wieder auf diese Bibelstelle zurück. Aber wenn man sie dann am nächsten Tag wieder aufschlägt, ist es nicht mehr das Gleiche. Wenn der Oberochse trinkt, trinkst du besser auch. Wenn der Herr trinkt und du fließt mit ihm, trinkst du auch. Folgt jedem Impuls zum Beten. Sagt nicht, ich bete später dafür, am Abend, wenn es still ist, bevor ich meine Lieblingssendung anschaue. Das ist gewöhnlich meine Zeit. Sagt das nicht. Folgt jedem Impuls zum Beten. Es muss ja auch gar nicht lang sein. Paulus schrieb einer Gemeinde, jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Folgt den Impulsen. Vielleicht musst du an deinen Sohn denken, der gerade in der Schule ist, und du meinst, ach, ich habe doch schon gestern Abend um Bewahrung gebetet. Aber wenn du einen Impuls hast, dann bete. Vielleicht musst du an jemanden in der Gemeinde denken, den du schon länger nicht mehr gesehen hast. Dann bete. Paulus sagt, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Es muss ja nicht lang sein. Sag einfach, Herr, lass dein Licht über dieser Person leuchten. Überflute sie mit deiner Gnade. Viele Christen sagen, ich schließe dich in meine Gebete ein. Kennt ihr das Klischee? Dann bete doch. Folge jedem Impuls zum Beten. Das ist das Joch von Jesus. Fließe mit ihm, geh mit ihm. Sonst ist das nächste Mal, wenn du zu deiner eigenen Zeit trinken willst, das Wasser nicht mehr erfrischend. Oder das Licht der Erkenntnis ist erloschen. Wenn du ein Aha-Erlebnis hast, schreib es auf. Gott spricht zu dir. Wenn dich bei der Predigt etwas anspricht, schreib es auf. Ach, das behalte ich doch bestimmt. Und dann gehst du aus dem Gottesdienst und vergisst es sofort wieder. Jesus sagt, dass Satan das ausgestreute Wort Gottes sofort wieder wegschnappen will. Warum? Damit es ja keine Wurzeln schlägt. Schlägt ein Wort einmal Wurzeln, lässt es sich nicht mehr so leicht entfernen. So viel Zeit kann der Teufel sich nicht leisten. Er muss das Wort sofort wegschnappen. Deshalb ist es eine gute Praktik, Dinge aufzuschreiben. Von Hand oder getippt. Was immer für dich am besten geht, schreib es auf. Ich habe eine Bibel mit breitem Rand. Sobald Gott mir eine Erkenntnis schenkt, notiere ich sie mir. Daraus sind schon viele Predigten entstanden. Lass Gott zu dir persönlich sprechen. Orientiere dich nicht nur an Bibelkommentaren. Die Kommentatoren hatten ihre eigene Zeit mit dem Herrn. Aber es gibt ein Wort für die heutige Zeit. Liebe Leiter, gebt euch selbst eine Chance. Hört, was Gott euch sagt. Ihr seid diejenigen auf den Kanzeln. Gott wird zu euch sprechen. Nicht nur euch zuliebe, sondern den Leuten zuliebe. Soweit so klar? Jetzt aufgepasst. Ich möchte euch ein Prinzip zeigen. Ich möchte euch die Schönheit von Jesus zeigen. Wisst ihr, wann Jesus das gesagt hat? Kommt alle her zu mir, ich will euch Ruhe schenken. Ich bin demütig und freundlich. Als er abgelehnt wurde. Er wurde in einer Stadt nach der nächsten abgelehnt, obwohl er viele Wunder vollbrachte. Und du, Kapernaum, das war der Ort, wo Jesus die Tochter des Jairus von den Toten auferweckte und wo die Frau, die lange an Blutungen litt, geheilt wurde. Er vollbrachte viele Wunder in Kapernaum. Wenn man heute nach Israel geht, ist Kapernaum da, Kapharnaum, wahrscheinlich nach dem Propheten Nahum benannt. Das war seine Stadt. Kaphar heißt Stadt, Kapernaum. Du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist. Wodurch war sie zum Himmel erhöht worden? Weil der Sohn Gottes dort war. Der Himmel ist dort, wo Jesus ist. Ich möchte den Himmel nicht, wenn Jesus nicht da ist. Jesus ist das, was den Himmel erst zum Himmel macht. Du bist zum Himmel erhöht worden, sagte er. Aber du wirst bis zum Totenreich, bis zur Hölle hinabgebracht werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Das ist ein Schlüssel, um diese Generation zu erreichen. Wundertaten. Der nächste Vers. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. In der Zeit erfuhr er also viel Ablehnung. Und denkt daran, er kam als der Messias. Er musste ihnen die Folgen sagen. Aber während er all das durchmachte, sagte er auch, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Was für ein schöner Ausspruch. Er kann den Vater auch inmitten der Ablehnung preisen. Wir müssen verstehen, Jesus sprach die warnenden Worte nicht aus Verbitterung. Er sprach sie, weil er der Messias ist und den Menschen die Folgen aufzeigen muss. Liebe weist auf absehbare Folgen hin. Aber schau dir Jesus an. Sein Herz ist voller Lobpreis. Das ist seine moralische Schönheit. Er lässt sich weder durch Schmeichelei noch durch Beleidigung aus der Bahn werfen. Die Menschen in den Evangelien stellten fest, sie konnten sich weder bei ihm einschmeicheln, indem sie ihn beispielsweise guter Lehrer nannten, noch konnten sie ihn durch ihre Beleidigungen verbittern. Er floss mit dem Geist, die Initiative blieb bei ihm. Wir selbst haben das noch nicht ganz erreicht, aber so ist ein Leben mit Jesus unter einem Joch. Wir müssen uns nicht provozieren lassen. Ich weiß, das ist schwer. Hol dir die Initiative zurück. Wir wollen uns nicht mit dem Müll anderer beladen lassen. Wir sind keine Müllabfuhr. Hey, ich will dir etwas über deine Kirchengemeinde sagen. Ich will dir was sagen. Auf solchem Müll kann man bereits die Fliegen riechen. Weißt du, wer der Herr der Fliegen ist? Die Bezeichnung stammt aus der Bibel. Beelzebub, der Herr der Fliegen. Der Titel des bekannten Romans stammt aus der Bibel. Satan wird der Herr der Fliegen genannt. Hab keinen Müll an dir, der die Fliegen anzieht. Umgib dich lieber mit dem Weihrauch von Jesus. Menschen mögen uns vorwerfen, du hörst dir nicht das Negative an, du hörst nur auf das Positive. Sicher, es gibt viel Negatives in der Welt zu sehen. Wir tun nicht so, als gäbe es das nicht. Aber es gibt auch viel Positives in der Welt zu sehen. Man muss wählen. Ich konzentriere mich mehr aufs Positive und ein anderer konzentriert sich mehr aufs Negative. Beide von uns haben einen Filter. Der beste Filter ist die Bibel. Ich möchte euch noch ganz schnell etwas zeigen. Habt ihr noch Aufnahmekapazitäten? Pastor Lawrence hat letzte Woche eine Prophezeiung von Sacharja zitiert. Lukas 1, Verse 68 bis 78. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben. Dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird, durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe. Der zweite Teil dieser Prophezeiung ist ein Spiegelbild des ersten Teils. Wie kann jemand so prophezeien? Das zeigt, dass die Heilige Schrift von Gott inspiriert ist. Schaut her. Ich will die Anordnung einmal Vers für Vers zeigen, von Vers 68 zu Vers 78. Buchstabe A, Heimsuchung. Denn er hat sein Volk besucht. Seht ihr das? Das spiegelt sich im letzten Vers wieder. Durch die er uns besucht hat. A und A. Seht ihr das? Das ist so eine schöne Ordnung, genau wie unser Herr Jesus. Selbst das Buch, das er geschrieben hat, weist diese Schönheit auf. Amen. Im zweiten Vers kommt, B, das Wort Heil, hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils, genau wie im vorletzten Vers, B und B, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. Im dritten Vers ist dann von Propheten die Rede, wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, genau wie in Vers 76 unten, C, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Vers um Vers spiegeln sich die Themen wieder. Manchmal wiederholt sich nicht das genaue Wort, sondern das Thema. Okay, Feinde, Errettung von unseren Feinden, DD. Unten, Feinde, erlöst uns aus der Hand unserer Feinde. Seht ihr das? Und das Ganze läuft in E zusammen, in der Mitte. Center. E, E. Was ist die Mitte? E, E. What is it? Der Bund. Zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat. Oath here is the covenant. The covenant oath which he swore. Gibt es in Gottes Wort nicht eine schöne Ordnung? Musst du das unbedingt lernen? Tut nicht Not. Das sind Dinge, die ich tue. Ich schreibe sie mir in den breiten Rand meiner Bibel. Ich sehe die Schönheit von Gottes Wort. Kein Buch ist mit der Bibel vergleichbar. Während meiner Predigtvorbereitung habe ich mir dann auch noch mal die Bibelstelle in Matthäus 11 angeschaut. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich frage mich, gibt es auch hier so eine Spiegelstruktur? Schauen wir mal. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. A. Das Gegenstück dazu ist was? Die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Subject? Die schweren Lasten stehen im Gegensatz zur leichten Last. Heavy. Seht ihr das? You see it? Dann B. Ich will euch Ruhe schenken. B. Eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. C. Wo es alles zusammenläuft. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren. Richtig? Lernt von mir. Lernt was? Ich bin demütig und freundlich. Seht ihr? Was zeigt eine solche Anordnung? Sie zeigt, was im Mittelpunkt steht. Der Mittelpunkt ist, lernt von mir. Schaut mich an. Ich will euch lehren. Wenn ihr mich seht, ihr werdet zu dem, als den ihr mich seht. Wir werden vom Heiligen Geist verwandelt, nicht durch unsere eigene Anstrengung, sondern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Geist des Herrn. Diese Spiegelstruktur lässt sich auch auf Psalm 103 anwenden. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Insgesamt führt er 5 gute Dinge auf. Das erste ist Sündenvergebung. Das letzte ist die Erneuerung der Jugend wie ein Adler. Das zeigt, dass es eine Verbindung zwischen Sündenvergebung und der Erneuerung der Jugend gibt. Wer von einem Sündenbewusstsein geplagt ist, wer in Sünde lebt und deshalb ein schlechtes Gewissen hat, der altert auch schneller. Es wirkt sich körperlich aus. Derjenige fühlt sich schwach. Wer hingegen auf Jesus ausgerichtet ist, erlangt Erneuerung der Jugend, genau wie Kaleb in der Bibel. Jesus erneuert unsere Jugend. Wann immer ich Pastorin Lien anschaue, ich werde ihr Alter nicht verraten. Schreib einfach unserer Gemeinde. Wir werden dir helfen, Bruder. Amen. Du bist berufen. Wenn du der Gemeinde schreibst, heißt das, dass du berufen bist. Das ist deine Bestimmung. Gehorche ihr. Okay. Also siehst du den Mittelpunkt, wo es zusammenläuft? Lerne was von Jesus, dass er demütig und freundlich ist. Dadurch findest du Seelenruhe. Kontrollierte Kraft. Lass dich von Menschen nicht provozieren. Lass dir nicht all ihre Verbitterung aufladen. Sie wollen, dass du ihnen gleich wirst. Wenn du einen Freund hast, dem es nicht gefällt, dass du dir seinen Unsinn nicht anhören willst, ist das kein echter Freund. Ein echter Freund kann sich auch zurückhalten. Auch ein guter Ehemann sagt seiner Frau nicht unbedacht etwas, was sie niederschmettern würde. Er findet die richtige Zeit und Weise. Warum? Aus Liebe. Ein Freund, der dich mit Müll überhäuft und will, dass du so verbittert wirst wie er selbst, ist kein Freund, der dich liebt. Folgt ihr mir soweit? Noch ein letztes Beispiel. Wollt ihr noch so eine Bibelstelle sehen? Sehr schön. Mir bringt das Spaß. Eine letzte noch, dann entlasse ich euch. Okay. Wie wär's mit Psalm 91? Wollt ihr Psalm 91? Okay, so, it says, y'all know this. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Manchmal ist diese Struktur auch ganz klein, A, B, B, A. Das ergibt aber. Vers 2, das ist der Schlüssel, der das Geheimnis aufschließt. Das ist der Schlüssel. Das kannst du zum Herrn sagen, auch besonders während dieser Pandemie und dieser Inflation, die die ganze Welt ergriffen haben. Es mag Nahrungsmittelknappheiten und all das geben. Dinge wachsen nicht mehr so gut. Das Wetter spielt verrückt. Der Grund dafür ist laut der Bibel, dass die Schöpfung seufzend unsere Sohnesstellung erwartet. Sie wartet auf die Entrückung. Sie wartet darauf, dass Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzt. Wir sind zwar bereits seine Kinder, aber dann werden wir auch neue Körper bekommen. Amen. Doch schon jetzt können wir durch unsere Worte Einfluss auf die Erde nehmen. Gott hat keine Dornen geschaffen. Erst als Adam sündigte, kamen die Dornen. Gott hat den Menschen als Herrscher über die Erde gesetzt. Man kann alle möglichen Erklärungen für die aktuellen Ereignisse aufführen. Aber der Bibel zufolge liegt es an der Sünde des Menschen. Die Erde seufzt. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir eine neue Erde haben. Wie viele von euch wollen bis dahin unter Gottes Schutz leben? Warum brauchen wir Gottes Schutz? Weil die Erde gefallen ist. Zerbricht dir nicht den Kopf darüber. Warum ist dieses oder jenes geschehen? Lasst uns den Blick nach vorne richten und Gottes Wort glauben. Also, das ist ganz einfach. A, B, B, A. Ich sage zu dem Herrn, A, was sagst du zum Herrn? Ich sage zu dem Herrn, okay. B, er ist meine Zuflucht. B, er ist meine Burg. Das ist im Grunde dasselbe, richtig? Der Mittelpunkt, wo es zusammenläuft, ist, dass der Herr seine Zuflucht und seine Burg ist. Und dann zurück zu A. Mein Gott, auf den ich traue. Das gehört mit dem Anfang zusammen, dem ersten A. Ich sage zu dem Herrn, mein Gott, auf den ich traue. Seht ihr das? Was können wir hier lernen? Wir können eines lernen. Schau dir das letzte A an. Nebenbei bemerkt, die Buchstaben ergeben das Wort Abba. So nennt mich mein Sohn, Abba, Papa. Ein Leitthema in dieser Zeit ist der Geist der Sohnschaft, richtig? Also, A und A gehören zusammen. Warum soll das so bedeutsam sein, Pastor? Weil es den Schlüssel zeigt, der die Offenbarung aufschließt. Du magst sagen, ich vertraue doch Gott, Pastor. Ich vertraue Gott. Ja, aber das erste A, ich sage zu dem Herrn. Was sagst du zu dem Herrn? Was sagst du über den Herrn? Das macht dein Vertrauen aus. Man kann nicht vertrauen, ohne dieses Vertrauen auszusprechen. Man kann nicht im Glauben handeln, ohne den Glauben auszusprechen. Weil wir denselben Geist des Glaubens haben, so glauben auch wir. Und darum reden wir. Wir sind in Gottes Bild geschaffen. Gott glaubte, Gott sprach, und so wurde es. Und Gott sah, dass es gut war. Gott glaubte, Gott sprach, und so wurde es. Wir sind sein Ebenbild. Gott sprach, und es wurde so. Gott schaute nicht auf die Finsternis. Es gab Finsternis aufgrund der Rebellion Luzifers. Das ist eine Predigt für sich. Am Anfang gab es das Dunkel, aber Gott sagte nicht, oh, es ist so dunkel. Dann wäre es noch dunkler geworden. Was sagte Gott? Es werde Licht. Und es wurde Licht. Was sagst du gerade in deiner Familiensituation? Aber Pastor, es sieht so düster aus. Düster in meiner Ehe, düster an meinem Arbeitsplatz. Entscheidend ist, was sagst du in Bezug auf den Herrn? Er ist meine Zuflucht. Er hilft mir. Er schenkt mir Erfolg. Psalm 118 sagt in einer neueren Bibelübersetzung, dass wir beten sollen, Herr, schenk mir Erfolg. In anderen Übersetzungen steht, gib mir Gelingen oder lass wohl gelingen. Das Gebet sprachen die Leute, als Jesus in Johannes 7 aufstand und sagte, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Das war der Psalm, den sie beteten. Schenk mir jetzt Frieden. Shalom. Gib mir Gelingen. Dann stand Jesus auf. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ihr alle seid Ströme, die auf einem Weg gen Himmel fließen. In dir fließt ein Strom, wie es in dem alten Lied heißt. There's a river of life flowing. Aus mir hinaus fließt ein Lebensstrom. Makes the lame to walk. Er lässt die Lahmen gehen und die Blinden sehen. Open prison doors. Öffnet den Kerker den Gebundenen. Aus mir hinaus fließt ein Lebensstrom. Aus mir hinaus fließt ein Lebensstrom. Kennt ihr das Lied? Weckt es Erinnerungen? Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Preis den Herrn. Halleluja. Habakkuk Prince, das ist ein schöner Name. Vielleicht sollte ich meinen Namen ändern. Habba, Habba! Klingt wie Abba, eine Kurzform von Habakkuk. Das muss man auch gucken können. Habakkuk. Seht ihr das, Leute? Es reicht nicht bloß zu glauben, ich vertraue doch Gott. Die Frage ist, was sagst du? Oh, wie schrecklich, jetzt ist das auch noch passiert. Schreckliche Zustände. Ah, diese Dinge passieren. Was sagst du? Der Herr ist meine Zuflucht, bei ihm bin ich geborgen. Er ist meine Burg. Meine Ehe wird immer schlechter. Was sagst du dann? Der Herr verwandelt das Wasser meiner Ehe in Wein. Ich schaue zum Herrn. Sprich es aus, jeden Tag. So zeigst du deinen Gottesglauben. So geht Gottvertrauen. Übrigens, im Hebräischen ist Herr in Ich sage zu dem Herrn der Name Yahweh. Mein Gott, auf den ich traue, ist hingegen Elohim. Auch das ist wunderschön angeordnet. Wenn man die Bibel genau liest, stellt man fest, dass die verschiedenen Bezeichnungen Gottes immer genau passen. Da gibt es eine Ordnung. Als beispielsweise Gott Noah anwies, die Arche zu bauen, da ist es Elohim, Gott. Diesen Unterschied kann man auch bei mehreren Bibelübersetzungen erkennen, zumindest bei Wortgetreuen. Einige modernere Übersetzungen geben es teilweise anders wieder. Aber wortgetreue Übersetzungen geben Elohim eigentlich immer mit Gott wieder. Yahweh hingegen mit Herr, in Großbuchstaben oder Kapitelchen geschrieben. Yahweh. Oder Jehova, Yahweh. Verstanden? Vorhin beim Lobpreis haben wir das Lied Yahweh gesungen. Bei der Predigtvorbereitung hatte ich mich gefragt, ob die Musiker vielleicht Yahweh singen würden. Und siehe da, sie taten es, obwohl ich es ihnen nicht gesagt hatte. Das zeigt, dass wir auf einer Wellenlänge mit dem Geist sind. Die Predigt und der Lobpreis passen zusammen. Der ganze Gottesdienst befindet sich im Strom Gottes. Auch deshalb möchte ich alle, denen das möglich ist, herzlich einladen, wieder persönlich an unseren Gottesdiensten teilzunehmen. Ich habe Angst, mich wieder unter Leute zu wagen. Was sagst du damit über den Herrn aus? Der Herr wird dich bewahren. Der Herr wird deine Zuflucht und deine Burg sein. Kommen wir nun zum Finale. Also, Herr ist Yahweh, Gott ist Elohim. In der Geschichte von Noah kamen die Tiere herbei, Männchen und Weibchen, wie Gott Elohim ihm geboten hatte. Und der Herr, Jahwe, schloss hinter ihm zu. Der Herr schloss hinter ihm zu. Wenn der Herr zumacht, ist man sicher. Wenn man seinem Kind sagt, kannst du die Tür zumachen, es fängt an zu regnen, dann kann man sich nicht unbedingt darauf verlassen. Warum kommt Wasser in die Arche? Ah, die Tür ist nicht richtig zu. Aber wenn der Herr sie zumacht, ist sie fest zu. Die Arche versinnbildlicht Jesus und wir alle befinden uns in der Arche. Wir alle sind in Christus. Du magst dich manchmal fragen, kann ich meine Errettung verlieren? Kannst du nicht, denn nicht du hast hinter dir zugemacht, sondern der Herr. Also Gott ist Elohim. Elohim ist der Schöpfer, der die Umstände lenkt. Er setzt sogar Tiere in Bewegung. Auch heute noch wissen Tiere, wenn ein Tsunami kommt. Selbst ein Elefant merkt das. Die Wissenschaft kann nicht erklären, wie. Gott, der Allmächtige, setzt Tiere in Bewegung, weil er sie liebt und sich um sie kümmert. Natürlich liebt er uns am meisten. Und er hat Tiere auch mit Instinkten ausgestattet, mit einem Heimfindevermögen. Zugvögel können ihren Weg über weite Strecken hin finden. Ohne Navi, ohne Google. Amen. Liebe Leute, werdet nicht zu abhängig von der Technik. Lernt auch weiterhin Zahlen und Telefonnummern auswendig. Merkt euch Namen, sonst verkommt euer Gehirn noch. Was rastet, das rostet. Das hat auch Jesus betont. Was man nicht benutzt, das geht flöten. Wie bei Muskeln, nicht wahr, Lawrence? Je mehr man sie benutzt, seht ihr sie? Je mehr man sie benutzt, umso stärker werden sie. Benutzt euer Gehirn. Benutzt euer Gehirn. Fahrt ab und zu auch mal ohne Navi. Amen? Okay. Der Herr ist Jahwe, der Gott des Bundes. Bei einem Bund geht es um eine bindende Beziehung. Elohim ist der Gott der ganzen Welt, der Schöpfer von Himmel und Erde. Jahwe hingegen weist auf eine Freundschaft. Er ist der Bundesfreund. Der Name weist auf eine enge Beziehung. Gott, Elohim, ist derjenige, der alles in Bewegung setzt. Als David gegen Goliath antrat, da verstand auch er diese beiden Namen. Du kommst zu mir mit Schwert und Speer, sagte er zu Goliath. Goliath war so riesig. Und er war so klein, bloß ein Teenager. Aber er blickte Goliath an und sagte, du kommst zu mir mit Schwert und Speer. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Man beachte die beiden Gottesnamen. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr, welcher Name ist das? Jahwe, mein Bundesfreund, wird dich in meine Hand ausliefern, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Welcher Name ist das? Damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Elohim hat. Sie kann ihn nur als Elohim kennen, aber für dich und für mich ist er der Bundesfreund. Einer der Könige Judas hieß Usia, der schon in sehr jungem Alter gekrönt wurde. Anfangs suchte er den Herrn. Er suchte Gott, solange Sacharja lebte, der Priester, der ihn durch Visionen leitete. Und in der Bibel steht, solange er den Herrn suchte, man beachte den Namen, ließ Gott es ihm gelingen. Hört ihr? Solange er den Herrn suchte, wen? Jahwe. Solange er sich in einer Beziehung zu seinem Bundesfreund befand, schenkte Elohim ihm Erfolg. Elohim besitzt alles auf der Erde. Alles steht unter seiner souveränen Macht. Er kann Umstände und Menschen lenken. Aber worauf es ankommt, ist die persönliche Beziehung mit dem Bundesfreund, der durchweg lieblich ist. Alles an ihm ist pure Schönheit. In Zeiten extremer Ablehnung gibt es extreme Freude. Halleluja. Ihm ähnlich zu werden bedeutet zu strahlen und ganz attraktiv zu werden. So attractive. Besonders in seinen Augen. Willst du ihm nicht auch ähnlich sein? Das ist wahre Heiligkeit. That's true holiness. Jetzt aufgepasst. Solange er den Herrn suchte, ließ Gott es ihm gelingen. Solange du eine Beziehung zu deinem Bundesfreund hast, wird Gott die Dinge lenken. Er setzt alles in Bewegung. Sag nicht, jetzt geht's den Bach runter, auf dem Finanzmarkt sieht's düster aus. Gott wird nicht vom Finanzmarkt beeinträchtigt. Gott sagt den Engeln Michael und Gabriel nicht, hey, leg die Sache auf Eis. der Markt steht schlecht. Er kann Umstände lenken, er kann Ereignisse in Bewegung setzen. Nur für dich. Nur für dich. Er setzt alles in Bewegung, nur für dich. Amen. Dadurch bekommt er die Ehre. Dann merken Leute, wow, wir haben dieses Gebäude hier, das Performing Arts Center, zu einer Zeit gebaut, in der die Leute uns sagten, dass das nicht möglich sei. In Singapur gibt's keine Grundstücke mehr. In Singapur geht dieses und jenes nicht. Ihr sitzt hier in einem buchstäblichen Wunder. Ich spreche nicht oft darüber, aber so ist es. So ist es. Und wir sind hier, um zu dienen. Noch eine letzte Bibelstelle. König Josaphat war ein König Judas, und er sagte dem König von Israel des Nordreiches, ich verbünde mich mit dir. Der König des Nordreiches war ein Götzendiener. Damit forderte er natürlich Unannehmlichkeiten heraus. Als Feinde das Nordreich angriffen, sagte Josaphat, ich will sein wie du, und mein Volk sei wie dein Volk. Man sollte Acht geben, was man bekennt. Wir bekennen, gleich wie Jesus ist, so bin ich in dieser Welt. Viele Menschen sagen im Grunde, gleich wie der und der ist. Gib Acht. Sonst fängst du dir noch das Gleiche ein wie derjenige. Die gleiche Krankheit, die gleichen Symptome. Suche deine Identität nicht in einem anderen Menschen. Sag lieber, gleich wie Jesus ist, so bin ich in dieser Welt. Also, Josaphat zog mit dem König Israels in den Krieg. Der war dazu bestimmt, in dem Kampf besiegt und getötet zu werden. Und Josaphat schloss sich ihm an. Das war dumm von ihm. Aber weißt du, was dann geschah? Der König Israel sagte dem gottesfürchtigen König Josaphat, ich werde mich als normaler Soldat verkleiden, aber du trage ruhig deine Königsgewänder. Und Josaphat sagte, oh, okay. Der feindliche König hatte jedoch seinen Anführern befohlen, greift nur den König von Israel an. Als die nun Josaphat sahen, dachten sie, das ist der König von Israel. Sie umringten ihn. Aber Josaphat rief den Herrn, seinen Bundesfreund, um Hilfe an. Und gleich darauf heißt es, noch im selben Satz, getrennt nur von einem Semikolon, Gott lockte sie von ihm weg. Elohim, der alles unter Kontrolle hat, lenkte die Feinde von ihm weg und er wurde gerettet. Ganz anders ging es dem verkleideten König. Ein Mann schoss aufs Geratewohl einen Pfeil ab und traf ihn. Lieber Zuschauer, kennst du diesen Bundesfreund? Suche nicht nur seine Hand, sondern sein Angesicht. Lerne ihn besser kennen. Verbringe Zeit mit der Bibel, hör dir Predigten an. Pflege deine Beziehung zum Herrn. Du wirst nicht durch deine eigene Anstrengung verwandelt. Schau einfach auf ihn. Je mehr du seine Sanftheit und Schönheit siehst, umso ähnlicher wirst du ihm. Viele von euch haben eben schon eine Verwandlung erlebt. Und ich bete, dass ihr immer mehr verwandelt werdet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Dann werden selbst unsere Körper ihm ähnlich sein. Und alle sagen, Amen. Alle Köpfe geneigt, alle Augen geschlossen. Lieber Zuschauer, vielleicht kennst du diesen Bundesfreund noch nicht, Yahweh. Sein Name ist Yeshua, was bedeutet, Yahweh rettet. Der Name von Jesus ist Yeshua, Yahweh rettet. Vielleicht kennst du ihn noch nicht persönlich, aber er will in dein Leben kommen. Das Wichtigste, was du über diesen Jesus wissen musst, diesen wunderbaren, wunderschönen, herrlichen, durchweg lieblichen Jesus, ist, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Niemand konnte ihm sein Leben nehmen, sagte er. Er hat es freiwillig niedergelegt, für dich, damit du das ewige Leben empfangen kannst, damit du für immer leben kannst. Wenn du heute sagst, Pastor, ich möchte das annehmen, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, ich möchte Sündenvergebung und ein ruhiges Gewissen haben, dann sprich mir jetzt das folgende Gebet nach. Himmlischer Vater, ich danke dir. Christus ist für meine Sünden gestorben. Und ist von den Toten auferstanden, als du mich gerecht gesprochen hast. All meine Sünden sind beglichen. Mir ist völlig vergeben. Ich bin sehr gesegnet. Jesus Christus ist mein Herr. Jetzt und auf ewig. Danke, Vater. Ich bin gerettet. Ich bin jetzt dein Kind. Du bist mein himmlischer Vater. Im Namen von Jesus. Amen. Wir wollen gemeinsam aufstehen, Gemeinde. Lasst uns unsere Hände heben. Ist dir aufgefallen, dass im Segensspruch immer Yahweh verwendet wird? Der Herr, der Herr? Der Herr segne dich diese Woche mit dem Segen des Vaters Abrahams und dem Segen von 5. Mose 28. Mögen sie sich diese Woche zeigen. Der Herr erhalte und bewahre dich und deine Angehörigen. Der Herr schütze dich vor allen Mächten des Bösen, dich und die Deinen. Der Herr, Jahweh, bewahre dich die ganze Woche vor allen Mächten des Feindes. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Er schenke dir seine Gunst und gewähre dir Gnade um Gnade. Mögen deine Kinder an Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen zunehmen. Möge Gottes Gnade besonders auf deinen Kindern liegen. Der Herr erhebe sein Angesicht und schenke dir und den Deinen seinen wunderbaren Shalom, Wohlsein, Frieden und Gesundheit im Namen des Herrn Jesus Christus. Und alle Leute sagen Amen. Ich habe euch alle lieb. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gott segne euch.